laber mich nicht voll, wie geil und wie toll. Doch euer neuer Track ist und wie du alles kennst. Du bist außen hart, doch innerlich flennst du. Dein Rap ist voller Hass wegen deinem Problem. Du hast es nicht geschafft, sie irgendwie zu lösen. Aus Angst entsteht Kraft, deswegen machst du den Bösen. Runter mit der Maske, du bist falsch. Du Spast, seh zu, wenn du es selber nicht peilst. Warum bist du so? Wack und nervig, dein Tonstudio. Track ist peinlich, es ist es nicht wert, mit dir so zu reden. Aber in der Szene hört man sowas von je. Hip-Hop ist mein Leben, doch die Szene hier ist scheiße. Jeder macht auf Chef, alle rappen das Gleiche. Oberflächliches Gelaber, lächerliche Ja-Sager. Beende das Geschwätz, ihr bleibt alle Versager. Schreien statt schweigen, keine Schwäche zeigen. Die Szene ist so und so wird sie auch bleiben. Die Szene ist so, wie ihr seid. Extreme Niveaulosigkeit, Probleme, Hass, Krieg und Neid. Deutscher Rap geht unter, Reibschock bleibt. Die Szene ist so, wie ihr seid. Extreme Niveaulosigkeit, Probleme, Hass, Krieg und Neid. Deutscher Rap geht unter, Reimschock bleibt. Die Hip-Hop-Szene ist ein großes Schlachtfeld. Du musst ständig hart kämpfen, denn wer schwach ist, fällt. Keine Popmusik, wo tausend jubeln. Hass und Kritik kommt wie tausend Kugeln. Also bleibt bei eurem Untergrund, im Schützengraben. Das ist euer Wunderpunkt, euch nicht herauszuwagen. Trotzdem immer lästern, darauf scheiß ich. Von euch nervigen Schwätzern halte ich den Stress fern. Es gibt dauernd Probleme in der Hip-Hop-Szene. Hater und Neider, doch flown kann keiner. Als Rapper hast du, kommen Fans dafür Feinde. Aber wer von euch stellt schon guten Sound auf die Beine? Okay, man muss auch sagen, es gibt paar Ausnahmen. Coole Aufnahmen von MCs, die es drauf haben. Doch leider bleiben diese in der Minderheit, weil der Rest dieser Szene wie kleine Kinder schreit. Was ihr nicht kapiert, wer ständig immer meint, der Beste zu sein, ist irgendwann allein. Ist irgendwann allein, ist irgendwann allein. Die Szene ist so, wie ihr seid. Extreme Niveaulosigkeit, Probleme, Hass, Krieg und Neid. Deutscher Rap geht unter, Reimschock bleibt. Die Szene ist so, wie ihr seid. Extreme Niveaulosigkeit, Probleme, Hass, Krieg und Neid. Deutscher Rap geht unter, Reimschock bleibt. Ist so, wie ihr seid. Extreme Niveaulosigkeit, Probleme, Hass, Krieg und Neid. Deutscher Rap geht unter, Reimschock bleibt. Die Szene ist so, wie ihr seid. Extreme Niveaulosigkeit, Probleme, Hass, Krieg und Neid. Deutscher Rap geht unter, Reimschock bleibt. Reimschock bleibt. Der Ruf, der Ruf, der Ruf ist im Eimer. Der Ruf, der Ruf, der Ruf ist im Eimer. Der Ruf, der Ruf, der Ruf ist im Eimer. Wir wollen endlich wieder richtig gute Erfahrungen.